NDR Kultur. Hörspiel. Hand aufs Herz. Haben Sie sich nicht auch schon einmal gefragt, wie dieser oder jener es zu einer leitenden Position gebracht hat? Vor allem, wenn sich der Eindruck aufdrängt, dass die betreffende Person ihrer Aufgabe offensichtlich nicht gewachsen ist. Vor über 40 Jahren stellte sich genau diese Frage der kanadisch-amerikanische Wissenschaftler Lawrence J. Peter. Zusammen mit seinem Kollegen Raymond Hull zog er seine Schlüsse aus alltäglichen Beobachtungen, die jedermann kennt. Sie ließen sich auf einen einfachen Lehrsatz reduzieren, der als das sogenannte Peter-Prinzip bekannt wurde. Das gleichnamige Buch, dessen unterhaltsame Hörspielversion wir Ihnen gleich vorstellen möchten, gehört inzwischen zu den Klassikern der amerikanischen Managementliteratur. Das Peter-Prinzip von Lawrence J. Peter und Raymond Hull aus dem Amerikanischen von Michael Jungblut. Einführung von Raymond Hull. Als Autor und Journalist hatte ich stets ausgezeichnete Möglichkeiten, die Errungenschaften der zivilisierten Gesellschaft zu studieren. Ich habe mich mit den Angehörigen der verschiedensten Gewerbe und Berufe unterhalten. Es waren Menschen in hohen, mittleren und niedrigen Positionen. Dabei stellte ich fest, dass von wenigen Ausnahmen abgesehen alle zum Pfuschen neigen. Überall sehe ich Unfähigkeit um sich greifen, Inkompetenz triumphieren. Ich sah eine Autobahnbrücke von über einem Kilometer Länge einstürzen und ins Wasser fallen, weil trotz aller Berechnungen und Kontrollen jemand die Konstruktion eines Stützpfeilers verpfuscht hatte. Kürzlich las ich vom Zusammenbruch dreier gigantischer Kühltürme eines englischen Kraftwerkes. Jeder von ihnen hatte $1 Million gekostet, aber sie waren nicht stabil genug, um einem anständigen Windstoß standzuhalten. Ich habe mit Interesse notiert, dass man erst nach Fertigstellung der großen Baseballhalle in Houston, Texas, herausfand, dass sie für Baseball denkbar ungeeignet ist. An schönen Tagen können nämlich die Spieler hochfliegende Bälle nicht gegen das grelle Oberlicht erkennen. Bitte nehmen Sie jetzt nicht an, ich sei ein stockkonservativer, schälsüchtiger Mensch, der die modernen Menschen und ihre Werke verachtet, nur weil sie eben modern sind. Unfähigkeit kennt keine Grenzen, weder im Raum noch in der Zeit. Richard Taylor, General im amerikanischen Bürgerkrieg, stellte, als er eine Schlacht schilderte, fest, die Offiziere der Konföderation wussten über die Topographie der Umgebung der Stadt Richmond nicht mehr als über die von Zentralafrika. Fast während des ganzen Zweiten Weltkriegs kämpften die britischen Soldaten mit Sprengstoffen, die den vergleichbaren deutschen Bomben und Granaten weit unterlegen waren. Bereits Anfang 1940 wussten englische Wissenschaftler, dass durch bloßes Hinzufügen von etwas pulverisiertem Aluminium die Sprengkraft der verwendeten Explosionsstoffe auf einfache, billige Weise verdoppelt werden konnte. Doch diese Erkenntnis wurde erst Ende 1941 angewandt. Während desselben Krieges überprüfte der australische Kommandant eines Lazarettschiffes nach einer Überholung die Wassertanks und stellte fest, dass sie innen mit roter Bleifarbe gestrichen worden waren. Damit hätte man das ganze Schiff vergiften können. All dies und hunderte ähnlicher Fälle habe ich beobachtet, gelesen und gehört. Ich habe die Allgegenwart der Unfähigkeit akzeptiert. Ich wundere mich nicht mehr, wenn eine Mondrakete den Boden nicht verlässt, weil man irgendetwas vergessen hat, irgendetwas bricht, irgendetwas nicht funktioniert oder irgendetwas vorzeitig explodiert. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass Politiker sich als unfähig erweisen, ihre Wahlzusagen zu erfüllen. Ich nehme an, dass sie, wenn sie überhaupt etwas tun, wahrscheinlich die Versprechen der Opposition einlösen. Diese Unfähigkeit wäre schon ärgerlich genug, wenn sie auf öffentliche Arbeiten, auf die Politik, Raumfahrt und andere entfernter liegende große Gebiete menschlichen Bemühens beschränkt wäre, doch das ist sie nicht. Unfähigkeit ist eine überall und jederzeit gegenwärtige, alles verpestende Plage. Während ich diese Seiten schreibe, telefoniert die Bewohnerin des benachbarten Apartments. Ich kann jedes ihrer Worte verstehen. Es ist 10 Uhr abends. und der Bewohner des Zimmers auf der anderen Seite hat sich wegen einer Erkältung früh ins Bett gelegt. Ich höre seine periodischen Hustenanfälle. Wenn er sich im Bett umdreht, höre ich die Federn quietschen. Ich lebe nicht etwa in einem schäbigen Mietshaus, sondern in einem teuren, modernen Wohnblock. Was ist mit den Leuten los, die ihn entworfen und gebaut haben? Erziehung, oft gepriesen als Allheilmittel gegen alle Übel, versagt offensichtlich bei der Beseitigung von Unfähigkeit. Jeder dritte Highschool-Absolvent kann nicht einmal richtig lesen. In Colleges ist es heute allgemein üblich, Leseübungen für Studienanfänger abzuhalten. In einigen Colleges können 20% der jungen Studenten nicht gut genug lesen, um ihre Lehrbücher zu verstehen. Wie ich schon sagte, ich hatte angesichts der allgegenwärtigen Unfähigkeit längst resigniert. Dennoch glaubte ich daran, dass es ein Heilmittel geben müsste, sofern es nur gelänge, die Ursache der Unfähigkeit zu entdecken. Eines Abends schließlich grübelte ich im Foyer während der zweiten Pause eines fade dargebotenen Stückes über unfähige Schauspieler und Regisseure und kam dabei mit Dr. Lawrence J. Peter ins Gespräch, einem Wissenschaftler, der sich viele Jahre dem Studium der Unfähigkeit gewidmet hatte. Die Pause war so kurz, dass er nicht mehr tun konnte, als meine Neugier zu wecken. Nach der Vorstellung besuchte ich ihn jedoch zu Hause und lauschte bis 3 Uhr morgens seiner klaren und aufregend originellen Darstellung einer Theorie, die endlich meine Frage beantwortete. Warum Unfähigkeit? Warum Inkompetenz? Möglicherweise würde mein Prinzip der Menschheit helfen, sagte Dr. Peter, aber ich bin so entsetzlich mit den üblichen Unterrichtsverpflichtungen und dem damit verbundenen Papierkrieg beschäftigt, dass ich in den nächsten 10 bis 15 Jahren einfach keine Zeit dafür haben werde. Ich wies ausdrücklich auf die Gefahren dieser Verzögerung hin und schließlich war Dr. Peter zu einer Zusammenarbeit bereit. Er erklärte sich einverstanden, mir seine ausführlichen Forschungsberichte und sein umfangreiches Manuskript zur Verfügung zu stellen. Erstens, the Peter Principle. Das Peter-Prinzip. Als kleiner Junge hörte ich, dass hochgestellte Persönlichkeiten stets genau wissen, was sie tun. Peter, sagte man mir, je mehr du weißt, desto mehr erreichst du. Also blieb ich auf der Schule bis zum College-Examen und als ich ins Berufsleben trat, klammerte ich mich krampfhaft an jene Vorstellung und meine frische Lehrbefugnis. Während meines ersten Unterrichtsjahres regte ich mich darüber auf, dass eine Anzahl Lehrer, Schuldirektoren, Schulräte und Oberschulräte keine Ahnung von ihren beruflichen Pflichten zu haben schienen und sich als unfähig erwiesen, ihre Aufgaben zu erfüllen. So war es beispielsweise die Hauptsorge meines Direktors, dass alle Sonnenblenden an den Fenstern in gleicher Höhe waren, dass in den Klassenräumen Ruhe herrschte und dass niemand die Rosenbeete betrat oder auch nur in ihre Nähe kam. Das Hauptinteresse des Oberschulrats war, dass alle amtlichen Formulare rechtzeitig ausgefüllt wurden. Anfänglich nahm ich an, dass dies eine spezielle Schwäche meiner Schulbehörde war und bewarb mich deshalb um die Anstellung in einer anderen Gegend. Einige Wochen später kam meine Bewerbung mit sämtlichen Dokumenten zurück. In einem Begleitschreiben hieß es, nach den neuen Bestimmungen dürfen solche Anträge nur als Einschreiben angenommen werden, weil nur so eine sichere Übermittlung gewährleistet werden kann. Wir bitten Sie deshalb, die Unterlagen erneut einzureichen und dieses Mal darauf zu achten, dass der Brief eingeschrieben abgeht. Mir kam der Verdacht, dass meine Schulbehörde in puncto Unfähigkeit kein Monopolbetrieb war. Ein universales Phänomen. Berufliche Unfähigkeit gibt es überall. Haben Sie es schon bemerkt? Wir sehen wankelmütige Politiker, die sich in der Pose des entschlossenen Staatsmannes gefallen. Zahllos sind die Angestellten der öffentlichen Hand, die frech und träge sind, die militärischen Befehlshaber, deren Benehmen ihr Geschwätz von Heldentaten Lügen straft. Wir sind schon so verdorben, dass es für uns den unmoralischen Geistlichen, den korrupten Richter, den inkonsequenten Anwalt, den Autor, der nicht schreiben und den Deutschlehrer, der das Alphabet nicht kann, einfach nicht gibt. Nachdem ich so Unfähigkeit auf allen Stufen jeder Hierarchie, ob in der Politik, in Justiz, im Erziehungswesen oder in der Industrie beobachtet hatte, stellte ich die Hypothese auf, dass der Grund irgendwo in den Regeln zu suchen sein müsse, nach denen die Beschäftigten auf die verschiedenen Positionen verteilt werden, also auf welche Weise Angestellte in den Hierarchien aufsteigen und was mit ihnen nach einer Beförderung geschieht. Ich habe hunderte von Fallstudien gesammelt. Hier drei typische Beispiele. Akte Kommunalverwaltung, Fall Nummer 17. Minien war Abteilungsleiter der Behörde für öffentliche Arbeiten der Stadt Excelsior. Er war bei den leitenden Männern der Stadtverwaltung wegen seiner außerordentlichen Freundlichkeit sehr beliebt. Minions Benehmen war seiner Stellung angemessen. Niemand verlangte von ihm, dass er eine bestimmte Politik vertrat. Und deshalb ergaben sich auch keine Reibungspunkte mit seinen Vorgesetzten. Als der Chef der Behörde in den Ruhestand trat, wurde Minion sein Nachfolger. Minion bemühte sich weiterhin, mit jedermann gut Freund zu sein. Er gab jede Anregung von oben unverzüglich an seine Abteilungsleiter weiter. Daraus ergab sich bald ein allgemeines Durcheinander und ständige Revisionen aller Planungen, was die gesamte Behörde innerhalb kurzer Zeit zur Verzweiflung brachte. Es hagelte Beschwerden von Seiten des Bürgermeisters und anderer Würdenträger, von Steuerzahlern und der zuständigen Gewerkschaft. Doch Minion sagte weiterhin Ja und Amen zu allem und leistete in Wirklichkeit kaum mehr als die Arbeit eines Büroboten. Die Behörde überschritt regelmäßig ihr Budget, ohne dabei ihr Arbeitsprogramm zu bewältigen. Kurz, Minion, ein ausgezeichneter Abteilungsleiter, wurde zu einem unfähigen Behördenchef. Akte Dienstleistungsbetriebe. Fall Nummer 3. Tinker war als Lehrling der Autoreparaturwerkstatt Ries außergewöhnlich eifrig und intelligent und wurde nach kurzer Zeit Geselle. Es zeigte sich bald, dass er ein ungewöhnliches Geschick besaß, versteckte Fehlerquellen zu entdecken und außerordentliche Geduld bei ihrer Beseitigung aufzubringen. Er wurde bald zum Leiter der Reparaturwerkstatt befördert. Jetzt aber erwies sich sein Interesse für mechanische Geräte und sein Hang zur Perfektion als Schwäche. Er kümmerte sich selber um jede Reparatur, die ihn interessierte, ohne Rücksicht darauf, ob die Werkstatt mit Arbeit überhäuft war. Wir werden es schon irgendwie schaffen, sagte er und legte das Werkzeug nicht eher aus der Hand, bis er mit seiner Arbeit völlig zufrieden war. Die übrigen Arbeiter saßen herum und warteten darauf, dass ihnen neue Anweisungen gegeben würden. Tinker konnte sich nicht vorstellen, dass dem Durchschnittskunden Perfektion herzlich gleichgültig ist. Er will sein Auto pünktlich zurückhaben. Er konnte nicht begreifen, dass den meisten seiner Leute die Lohntüte wichtiger war als ein Motor. Tinker kam deshalb weder mit seinen Kunden noch mit seinen Untergebenen zurecht. Er war ein fähiger Mechaniker und wurde zu einem unfähigen Werkstattleiter. Akte Militär. Fall Nummer 8. Sehen wir uns den Fall des verstorbenen Generals Goodwin an. Seine herzliche, unkonventionelle Art, seine urwüchsigen Reden, seine Verachtung kleinlicher Anordnungen und sein unbezweifelbarer persönlicher Mut machten ihn zum Idol seiner Männer. Er führte sie zu vielen wohlverdienten Siegen. Als Goodwin zum Feldmarschall befördert wurde, hatte er es nicht mehr mit seinen Soldaten, sondern mit Politikern und Verbündeten Generalissimi zu tun. Er wollte sich dem erforderlichen Protokoll nicht anpassen. Die üblichen Höflichkeitsfloskeln und Schmeicheleien gingen ihm nicht von der Zunge. Er stritt sich mit allen Würdenträgern und lag gelegentlich tagelang betrunken und verdrossen in seinem Wohnwagen. Die Leitung des Krieges entglitt seinen Händen und wurde von seinen Untergebenen übernommen. Er war in eine Position erhoben worden, die er nicht ausfüllen konnte. Ein wichtiger Hinweis. Nach einiger Zeit stellte ich fest, dass alle diese Fälle ein gemeinsames Charakteristikum aufwiesen. Alle Beschäftigten waren von einer Position, für die sie die erforderliche Befähigung besaßen, in eine Stellung befördert worden, für die sie ungeeignet waren. Ich erkannte, dass dies früher oder später jedem Angehörigen in jeder Hierarchie widerfahren kann. Hypothetische Fälle, Fall Nummer 1. Nehmen wir an, Sie besitzen eine Pillenfabrik, die Perfektpillen AG. Ihr leitender Pillendreher stirbt an einem durchgebrochenen Magengeschwür und Sie brauchen einen Nachfolger. Nun sehen Sie sich unter der Schar Ihrer einfachen Pillendreher um. Fräulein Oval, Frau Zylinder, Herr Ellipse und Herr Kubus zeigen alle verschiedene Grade der Unfähigkeit. Da Sie für eine Beförderung nicht in Frage kommen, werden Sie Herrn Kugel zum Oberpillendreher ernennen. Nehmen wir weiter an, Herr Kugel erweist sich als fähiger Oberpillendreher. Wenn später Ihr Meister, Zäpfchen, zum Produktionschef aufsteigt, wird Kugel vermutlich seinen Platz einnehmen. Wenn sich dagegen zeigt, dass Kugel ein unfähiger Vorarbeiter ist, wird er nicht weiter befördert werden. Er hat erreicht, was ich als seine Stufe der Unfähigkeit, seine Stufe der Inkompetenz bezeichnen möchte. Er wird bis zum Ende seines Berufslebens darauf sitzen bleiben. Manche Arbeiter, wie beispielsweise Ellipse oder Kubus, haben ihre Stufe der Unfähigkeit bereits auf der untersten Ebene erreicht. Andere, wie Kugel, von dem wir annehmen wollen, er sei als Vorarbeiter ungeeignet, erreichen sie nach einer einzigen Beförderung. Tinker, der Mann in der Reparaturwerkstatt, erreichte seine Stufe der Unfähigkeit auf der dritten Etage der Hierarchie. General Goodwin erklomm seine Inkompetenzposition erst an der obersten Spitze der Hierarchie. So führte mich mein Studium vieler hundert Fälle beruflicher Unfähigkeit zur Formulierung des Peter-Prinzips. In einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Eine neue Wissenschaft. Nachdem ich das Prinzip formuliert hatte, wurde mir klar, dass ich unversehens eine neue Wissenschaft begründet hatte. Die Hierarchologie, das Studium der Hierarchien. Das geht auch Sie an. Mein Prinzip ist der Schlüssel zum Verständnis aller hierarchischen Systeme und damit nicht weniger als der Schlüssel zum Verständnis der gesamten Struktur unserer Zivilisation. Einige wenige versuchen, sich den Fängen der Hierarchien zu entziehen. Doch jeder, der dem Geschäftsleben, der Industrie, der Politik, den Gewerkschaften angehört, den Streitkräften, den Kirchen oder dem Erziehungswesen, ist ihnen ausgeliefert. Sie alle sind dem Peter-Prinzip unterworfen. Viele von Ihnen kommen sicherlich in den Genuss von ein oder zwei Beförderungen und steigen dabei von einer Kompetenzstufe zu einer höheren auf. Die Fähigkeit in der neuen Position qualifiziert Sie für einen weiteren Aufstieg. Doch für jedes Individuum, für Sie genauso wie für mich, bedeutet die allerletzte Beförderung den Wechsel von der Stufe der Fähigkeit zur Stufe der Unfähigkeit. Genügend Zeit und genügend Rangstufen in einer Hierarchie vorausgesetzt, steigt jeder Beschäftigte bis zu seiner Stufe der Inkompetenz auf und verharrt dort. Peters Schlussfolgerung daraus lautet: Nach einer gewissen Zeit wird jede Position von einem Mitarbeiter besetzt, der unfähig ist, seine Aufgabe zu erfüllen. Und wer macht die Arbeit? Man wird natürlich kaum ein System finden, in dem jeder Mitarbeiter seine Stufe der Unfähigkeit bereits erreicht hat. In den meisten Fällen wird immer noch etwas geleistet, um die angeblichen Aufgaben zu erfüllen, für deren Erledigung die Hierarchie existiert. Die Arbeit wird von den Mitarbeitern erledigt, die ihre Stufe der Inkompetenz noch nicht erreicht haben. Zweitens, das angewandte Prinzip. Die Untersuchung einer typischen Hierarchie, nämlich des Schulsystems der Stadt Excelsior, zeigt, wie das Peter-Prinzip innerhalb des Lehrberufes funktioniert. Wenn Sie sich diese Beispiele ansehen, werden Sie die Hierarchologie innerhalb jeder etablierten Organisation verstehen. Fangen wir mit den ganz normalen Klassenlehrern an. Ich möchte Sie für diese Untersuchung in drei Gruppen einteilen: befähigt, mäßig befähigt und unfähig. Aus der Verteilungstheorie, die durch die Praxis bestätigt wird, ergibt sich, dass sich die Lehrer in unterschiedlicher Stärke auf diese Gruppen verteilen. Die Mehrzahl ist mäßig befähigt, kleinere Gruppen sind sehr befähigt bzw. völlig unfähig für ihren Beruf. Der Fall des Konformisten. Ein unfähiger Lehrer kommt für eine Beförderung nicht in Frage. Dorothea D. Ditto beispielsweise war eine typische Durchschnittsstudentin. Ihre Hausaufgaben waren entweder Plagiate von Lehrbüchern und Zeitschriften oder Nachschriften der Vorlesungen. Sie tat stets genau das, was von ihr verlangt wurde. Nicht mehr, nicht weniger. Sie wurde als fähige Studentin angesehen. Ihr Abschlussexamen an der Pädagogischen Hochschule von Excelsior bestand sie mit Auszeichnung. Als Lehrerin unterrichtete sie genauso, wie sie selber unterrichtet worden war. Sie folgte gewissenhaft dem Lehrbuch sowie dem Lehr- und Stundenplan. Sie erledigte ihre Aufgabe recht gut, geriet aber sofort in Schwierigkeiten, wenn keine Vorschrift und kein Präzedenzfall vorhanden waren. Als einmal ein Wasserrohr platzte und der Boden des Klassenraumes nach kurzer Zeit unter Wasser stand, unterrichtete Miss Ditto seelenruhig weiter, bis der Direktor hereinstürzte und die Kinder rettete. Obgleich Miss Ditto niemals gegen eine Regel verstößt oder sich einer Anordnung widersetzt, gerät sie häufig in Schwierigkeiten und wird niemals befördert werden. Obgleich eine fähige Studentin, hat sie ihre Stufe der Unfähigkeit bereits als Klassenlehrerin erreicht und wird folglich während ihrer gesamten Lehrtätigkeit auf dieser untersten Ebene bleiben. Die brauchbare Mehrheit. Die meisten jungen Lehrer sind einigermaßen befähigt oder sogar kompetent und sind deshalb für eine Beförderung geeignet. Betrachten wir einen solchen Fall. Eine verborgene Schwäche. Bieker war ein fähiger Student und wurde ein beliebter Lehrer für Naturwissenschaften. Sein Unterricht und die Arbeit im Labor waren hochinteressant. Seine Schüler arbeiteten gern mit ihm zusammen und hielten das Labor in Ordnung. Verwaltungsarbeit lag Bieker dagegen nicht, aber diese Schwäche wurde in den Augen seiner Vorgesetzten durch seinen Erfolg als Lehrer wettgemacht. Bieker wurde zum Chef des naturwissenschaftlichen Departments ernannt und musste nun alles wissenschaftliche Arbeitsmaterial für den Unterricht anfordern und umfangreiche Listen führen. Seine Unfähigkeit hierfür war evident. 3 Jahre lang bestellte er ständig neue Bunsenbrenner, aber keine Schläuche, um sie anzuschließen. Als die alten unbrauchbar wurden, konnten immer weniger Brenner benutzt werden, obwohl neue Geräte stapelweise in den Schränken lagen. Bieker kommt für eine weitere Beförderung nicht in Frage. Seine letzte Position bringt Aufgaben mit sich, für die er unfähig ist. Weiter oben in der Hierarchie? Lund war ein fähiger Student, Lehrer und Departmentchef und wurde zum stellvertretenden Direktor ernannt. Er fand in dieser Stellung den richtigen Ton im Umgang mit Lehrern, Schülern und Eltern und seine weitere Beförderung zum Direktor blieb nicht aus. Bis dahin hatte er nie direkt mit den Mitgliedern der Schulbehörde zu tun gehabt. Es zeigte sich bald, dass er nicht über das notwendige Fingerspitzengefühl im Umgang mit höheren Beamten verfügte. Er ließ den Oberschulrat warten, um einen Streit zwischen 2 Kindern zu schlichten. Während er einen kranken Lehrer vertrat, verpasste er die Sitzung des Lehrplanausschusses, die vom Schulrat einberufen worden war. Seine Schule verlor die Unterstützung der Gemeinde und er fiel beim Oberschulrat in Ungnade. Und als der Posten des Schulrates frei wurde, lehnte es die Behörde ab, ihn Lund zu geben. Er wird deshalb bis zu seiner Pensionierung ein unglücklicher und unfähiger Direktor bleiben. Der Autokrat. Driver hatte sich als fähiger Student, Lehrer, Departmentchef, stellvertretender Direktor und Direktor erwiesen. Er wurde zum Schulrat befördert. Während er bis dahin nur die Absichten der Schulbehörde zu interpretieren hatte, sollte er nun als Schulrat an der Formulierung der Bildungspolitik teilnehmen und sich dabei demokratischer Gepflogenheiten bedienen. Aber Driver missfielen demokratische Spielregeln. Er belehrte die Mitglieder der Schulbehörde in dem gleichen Ton, den er seinen Schülern gegenüber als Klassenlehrer hatte. Er versuchte, die Behörde ebenso zu beherrschen wie früher seine Leute in der Schule. In der Behörde betrachtet man Driver nun als unfähigen Schulrat. Eine weitere Beförderung ist ausgeschlossen. Ein anderer Aufstiegsmechanismus? Die bisherigen Beispiele sind typisch für den linearen Aufstieg. Es gibt aber auch einen anderen Weg nach oben, die Stabsversetzung. Der Fall von Miss Totland ist dafür typisch. Miss Totland, eine fähige Studentin und ausgezeichnete Grundschullehrerin, wurde an eine pädagogische Hochschule versetzt. Hier sollte sie junge Lehrer unterrichten. Sie bediente sich dabei der Methoden, mit denen sie bei kleinen Kindern so viel Erfolg gehabt hatte. Wenn sie sich mit den Lehrern einzeln oder in Gruppen unterhielt, sprach sie langsam und deutlich. Sie verwendete bevorzugt ein- und zweisilbige Wörter. Dabei zeigte sie ständig ein strahlendes Lächeln. Die Lehrer ärgerten sich über die falsche Freundlichkeit, über ihre leutselige Art. Statt Miss Totlands Anregungen nachzukommen, verbrachten sie viel Zeit damit, Entschuldigungen dafür zu ersinnen, warum sie es nicht taten. So erwies sich, dass Miss Totland für den Umgang mit jungen Grundschullehrern ungeeignet war. Sie kam deshalb für eine weitere Beförderung nicht in Betracht und blieb als Ausbilderin für Grundschullehrer auf ihrer Stufe der Unfähigkeit stehen. Sie sind der Richter. Sie können ähnliche Fälle in jeder Hierarchie finden. Sehen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz um und suchen Sie die Leute heraus, die Ihre Stufe der Unfähigkeit bereits erreicht haben. Sie werden feststellen, dass in jeder Hierarchie die Schlagsahne so lange hochsteigt, bis sie sauer wird. Blicken Sie in den Spiegel und fragen Sie sich, ob... Nein, Sie wollen sicherlich lieber wissen, ob es keine Abweichungen von diesem Prinzip gibt, ob man seiner Wirkung nicht entfliehen kann. Drittens... Scheinbare Abweichungen. Wenn eine Sache schief geht, findet der Schuldige immer Ausflüchte und versucht, die Zahl seiner Richter so klein wie möglich zu halten. Jay Dryden. Lassen Sie sich von scheinbaren Ausnahmen nicht ins Boxhorn jagen. Scheinbare Abweichung Nummer 1. Die geräuschlose Sublimierung. Walter Blockett war hoffnungslos unfähig, ein sogenannter Engpass. Und deshalb ließ ihn die Geschäftsleitung die Treppe hinauffallen, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Das höre ich oft. Lassen Sie uns dieses Phänomen untersuchen, das ich die geräuschlose Sublimierung genannt habe. Wurde Blockett von einer Stufe der Unfähigkeit auf eine der Fähigkeit versetzt? Nein. Er wanderte lediglich von einem unproduktiven Posten auf einen anderen. Die geräuschlose Sublimierung ist eine Pseudo-Beförderung. Einige Mitarbeiter vom Blockett-Typ glauben tatsächlich, sie wären in den Genuss einer echten Beförderung gekommen. Anderen dämmert die Wahrheit. Doch der eigentliche Zweck einer Pseudo-Beförderung liegt darin, Beobachter außerhalb der Hierarchie zu täuschen. Wenn das erreicht wird, gilt das Manöver als gelungen. Der erfahrene Hierarchologe wird durch solche Tricks natürlich niemals getäuscht. Hierarchologisch kann man nur den Aufstieg von einer Stufe der Kompetenz als echte Beförderung anerkennen. Welche Auswirkungen hat eine erfolgreiche Pseudobeförderung? Nehmen wir einmal an, Kickley, Blockets Arbeitgeber, ist noch kompetent. Durch die Versetzung von Blockett schlägt er 3 Fliegen mit einer Klappe. Erstens. Er verbirgt den Misserfolg seiner Personalpolitik. Das Eingeständnis, dass Blockett unfähig war, könnte Beobachter sonst zu dem Urteil verführen, Kickley hätte schon bei der letzten Beförderung merken müssen, Blockett sei nicht der richtige Mann. Doch eine geräuschlose Sublimierung rechtfertigt die vorangegangene Beförderung. Zweitens, das Betriebsklima wird verbessert. Zumindest einige Angestellte werden sich sagen, wenn selbst Blockett befördert wird, habe ich auch noch einige Chancen. Drittens, die Hierarchie wird geschützt. Obwohl Blockett unfähig ist, darf er nicht gefeuert werden, weil er vermutlich immer noch genug über Kickleys Geschäftsgeheimnisse weiß, um im Dienst eines Konkurrenten gefährlich zu werden. Ein allgemeines Phänomen. Die Hierarchologie lehrt uns, dass es in jeder blühenden Organisation innerhalb der Führungsspitze eine Menge trockenes Holz gibt, eine Anzahl von geräuschlos Sublimierten und von Kandidaten für dieses Verfahren. In einer bekannten Gerätefabrik gibt es 23 Vizepräsidenten. Ein paradoxes Ergebnis. Der Waverly-Radiosender ist bekannt für den Einfallsreichtum seiner Produktionsabteilung. Dies ist ein Erfolg der geräuschlosen Sublimierung. Waverly versetzt nämlich alle einfallslosen, unproduktiven und überflüssigen Mitarbeiter in ein prunkvolles, mit einem Aufwand von $3 Millionen errichtetes Verwaltungszentrum. In diesem Büropalast gibt es keine Kameras, Mikrofone oder Sendeanlagen. Er liegt sogar meilenweit von dem nächsten Studio der Gesellschaft entfernt. Dennoch herrscht in diesem Verwaltungszentrum ständig emsige Betriebsamkeit. Endlose Berichte werden verfasst, grafische Übersichten produziert und Termine für Konferenzen getroffen. Kürzlich wurden 4 Vizepräsidenten durch 8 Vizepräsidenten und einen dem Präsidenten unterstellten koordinierenden Direktionsassistenten ersetzt. Wir sehen also, dass die geräuschlose Sublimierung dem Zweck dienen kann, den Arbeitern die Drohnen vom Hals zu schaffen. Scheinbare Abweichung Nummer 2. Die seitliche Arabeske. Eine weitere Art von Pseudobeförderung ist die seitliche Arabeske. Ohne einen höheren Rang und manchmal auch ohne eine Gehaltserhöhung wird dem unfähigen Mitarbeiter ein neuer und längerer Titel verliehen und ein neuer Arbeitsplatz in einem entfernten Winkel des Gebäudes zugewiesen. Feilwood versagte als Bürochef der Cardley Schreibwaren AG. Nach einer seitlichen Arabeske durfte er bei gleichem Gehalt als Koordinator für innerbetriebliche Kommunikation das zentrale Register der zwischen den Abteilungen ausgetauschten Aktennotizen überwachen. Akte Automobilindustrie, Fall Nummer 8. Die Wheeler Autozubehör AG hat die seitliche Arabeske bis zur Perfektion entwickelt. Der Wheeler-Konzern ist in viele regional selbstständig arbeitende Abteilungen gegliedert. Bei meiner letzten Untersuchung stellte ich fest, dass 25 leitende Angestellte als regionale Vizepräsidenten in die Provinz verbannt worden waren. Die Gesellschaft hatte unter anderem ein Hotel gekauft und einen ihrer Leitung beauftragt. Ein weiterer überflüssiger Vizepräsident wurde 3 Jahre lang damit beschäftigt, die Geschichte des Unternehmens zu schreiben. Meine Schlussfolgerung? Je größer eine Hierarchie, umso einfacher ist die seitliche Arabeske. Ein Fall freien Schwebens. Die komplette 82-köpfige Mannschaft einer kleinen Behördenabteilung wurde einer anderen Abteilung angegliedert. Zurück blieb nur der Direktor, ein 16.000-Dollar-Mann, ohne Arbeit und ohne jemand, den er zu beaufsichtigen hätte. Wir haben hier den seltenen Fall einer hierarchischen Pyramide, die nur noch aus ihrem Schlussstein besteht. Frei schwebend, ohne stützenden Unterbau. Ich nenne ihn den frei schwebenden Gipfel. Scheinbare Abweichung Nummer 3, Peters Umkehrung. Sie haben sicher von Krankenhäusern gehört, wo kostbare Zeit damit vertrödelt wird, endlose Fragebögen auszufüllen, ehe einem Unfallopfer geholfen wird. Sie kennen auch die Geschichte von der Krankenschwester, die den Patienten weckt, um ihm seine Schlaftablette zu geben. Vor allem bei kleinen Beamten und Angestellten ohne Entscheidungsbefugnisse kann man beobachten, wie versessen sie darauf sind, dass Formulare korrekt ausgefüllt werden, ohne Rücksicht darauf, ob das irgendeinem sinnvollen Zweck dient oder nicht. Berufsautomaten. Diesen Typ bezeichne ich als Berufsautomaten. Für ihn steht außer Zweifel, dass die Mittel wichtiger sind als der Zweck. Er sieht sich selber nicht als Diener der Öffentlichkeit, sondern betrachtet das Publikum als Rohmaterial, das dazu dient, ihn selber, die Formulare, das Amtsritual und die Hierarchie am Leben zu erhalten. Der Berufsautomat ist in den Augen seiner Kunden, Klienten oder Opfer unfähig. Deshalb werden Sie sich zweifellos die Frage stellen, weshalb so viele Berufsautomaten dennoch befördert werden. Steht der Berufsautomat außerhalb des Peter-Prinzips? Eine Frage des Maßstabes. Die Fähigkeit eines Beschäftigten wird nicht von Außenstehenden, sondern von seinen Vorgesetzten in der Hierarchie beurteilt. Wenn der Vorgesetzte selber noch auf der Stufe der Fähigkeit steht, wird er seinen Untergebenen wahrscheinlich danach beurteilen, ob er sinnvolle Arbeit verrichtet, ob er rasch ärztliche Hilfe leistet oder brauchbare Auskünfte erteilt, gute Würste oder Tischbeine herstellt oder was auch immer zu den erklärten Zielen der Hierarchie gehört. Das bedeutet, dass er die Leistung, den Output, bewertet. Wenn der Vorgesetzte jedoch bereits das Stadium der Unfähigkeit erreicht hat, wird er seinen Untergebenen vermutlich nach bürokratischen Gesichtspunkten bewerten. Er wird die Fähigkeiten des Mitarbeiters danach beurteilen, inwieweit er die Anordnungen und das Behördenritual respektiert. Ob er den Eigenwert von Formularen zu würdigen weiß und den Status quo innerhalb des Betriebes heiligt. Pünktlichkeit, Sauberkeit, Höflichkeit gegenüber Vorgesetzten, interner Papierkrieg stehen hoch im Kurs. Kurz gesagt, solch ein Vorgesetzter bewertet den Input, den Aufwand innerhalb der Hierarchie. Rockmann ist zuverlässig. trägt zum reibungslosen Ablauf der Büroarbeit bei. Arbeitet sehr systematisch, ist ein unermüdlicher Mitarbeiter, arbeitet gut mit seinen Kollegen zusammen. In solchen Fällen wird die interne Zusammenarbeit erheblich höher bewertet als die tatsächliche Leistung. Das bedeutet Peters Inversion, Peters Umkehrung. Ein Berufsautomat könnte deshalb auch als ein Peter-Invertierter bezeichnet werden. Er hat das Verhältnis zwischen Mittel und Zweck umgekehrt. Aufstiegsmöglichkeiten für Peter-Invertierte. Der Peter-Invertierte oder Berufsautomat hat kaum die Fähigkeit zum unabhängigen Urteil. Er gehorcht immer und entscheidet nie. Vom Standpunkt der Hierarchie ist das ein Zeichen der Befähigung. Daher hat der Peter-Invertierte durchaus Aussicht auf Beförderung. Er steigt so lange auf, bis ihn ein Missgeschick an eine Stelle bringt, wo er Entscheidungen treffen muss. Nun ist auch er auf seiner Stufe der Unfähigkeit angelangt. Es gibt zwei Arten untergeordneter Entscheidungen, die ich manchmal bei beförderten Peter-Invertierten beobachtet habe. A. Eine enge Auslegung bestehender Vorschriften. B. Schaffung neuer Vorschriften für eine nebensächliche Angelegenheit, die durch die bereits existierenden Verordnungen nicht exakt erfasst wird. Dieses Vorgehen dient nur dazu, die Inversion zu festigen. Scheinbare Abweichung Nummer 4. Ausschluss aus der Hierarchie. Nun möchte ich eine Erscheinung zur Debatte stellen, die vielen ungeschulten Beobachtern besonders merkwürdig erscheint. Den Fall des brillanten, fleißigen Mitarbeiters, der nicht nur bei der Beförderung übersehen wird, sondern häufig auch noch seine Stellung verliert. Miss Beaver, eine Probelehrerin an der Grundschule, war ungewöhnlich begabt für ihren Beruf. Weil sie noch keine einschlägigen Erfahrungen besaß, hielt sie sich an das, was sie auf der Universität gelernt hatte, und bemühte sich darum, jedes Kind entsprechend seinen individuellen Fähigkeiten zu fördern. Der Erfolg war, dass ihre begabtesten Schüler das Pensum von 2 oder 3 Jahren in einem Jahr bewältigten. Der Direktor gab sich außerordentlich verbindlich, als er Miss Beaver erklärte, dass sie leider nicht für eine feste Anstellung vorgeschlagen werden könne. Aber sicher würde sie einsehen, dass sie den Schulbetrieb gestört habe. Sie habe sich nicht an den Studienplan gehalten und den Kindern Schwierigkeiten bereitet, weil der Unterricht des folgenden Jahres nicht mehr ihren Bedürfnissen entspräche. Sie hätte sich nicht an den üblichen Gebrauch der Lehrbücher gehalten und dem Lehrer, der nun im nächsten Jahr mit den Kindern arbeiten müsse, große Sorgen bereitet. Die Erklärung des Paradoxons? Dies zeigt, dass in den meisten Hierarchien Superkompetenz anstößiger ist als Inkompetenz. Wie wir gesehen haben, ist gewöhnliche Inkompetenz noch lange kein Entlassungsgrund. Sie ist lediglich eine Schranke für den weiteren Aufstieg. Superkompetenz dagegen führt häufig zur Entlassung, weil sie die Hierarchie gefährdet. Sie verletzt dadurch das oberste Gebot des hierarchischen Lebens. Die Hierarchie muss erhalten bleiben. Die sehr Fähigen und die völlig Unfähigen sind gleichermaßen Kandidaten für einen Rausschmiss. Sie werden im Allgemeinen schon kurz nach ihrer Einstellung wieder gefeuert, und zwar aus dem gleichen Grund. Beide gefährden sie den Bestand der Hierarchie. Dieses Abstoßen der Extreme nennt man den hierarchischen Ausschluss. Wie es Superkompetenten ergeht, haben wir eben gehört. Der aus der Hierarchie ausgestoßene Superinkompetente weist 2 charakteristische Merkmale auf. Erstens, er hat keine produktive Leistung aufzuweisen, Output. Zweitens, er tut nichts für den inneren Zusammenhalt der Hierarchie. Input. Kann ein hierarchischer Ausschluss für Sie von Nutzen sein? Wir sehen also, dass Superkompetenz und Superinkompetenz für die typische Hierarchie gleichermaßen unannehmbar sind. Wir stellen gleichzeitig fest, dass von der Hierarchie Ausgeschlossene ebenso wie alle anderen Beschäftigten dem Peter-Prinzip unterworfen sind. Sie unterscheiden sich von allen anderen Arbeitnehmern dadurch, dass sie die einzigen sind, die unter den herrschenden Umständen für eine Entlassung in Frage kommen. Möchten Sie lieber woanders arbeiten? Haben Sie Ihre gegenwärtige Stellung beim Militär, im Erziehungswesen oder Geschäftsleben aus freiem Entschluss gewählt oder ist sie das Ergebnis eines legalen oder familiären Drucks? Nun, Sie können planmäßig und mit voller Absicht dafür sorgen, dass Sie entweder superkompetent oder superinkompetent werden. Scheinbare Abweichung Nummer 5. Der paternalistische Zugang. Manche Eigentümer altmodischer Familienunternehmen behandelten ihre Söhne wie normale Angestellte. Sie fingen ganz unten in der Hierarchie an und stiegen dann entsprechend dem Peter-Prinzip auf. Der paternalistische Zugang heute? Das Familienunternehmen, das von einem Mann beherrscht wird, der über die Autorität verfügt, seinen Sohn an der Spitze unterzubringen, ist heute zu einer Rarität geworden. Dennoch wird der paternalistische Zugang immer noch in genau der gleichen Art praktiziert. Der einzige Unterschied ist, dass der Eindringling nicht mehr mit demjenigen, der ihn ernennt, verwandt sein muss. Moderner Vaterersatz? Heute ist die Regierung Mutter für alles. Bundesmittel werden für viele neue Vorhaben bereitgestellt. Kampf gegen Luft- und Wasserverschmutzung, Feldzug gegen die Armut, Feldzug gegen das Analphabetentum, Bekämpfung der Einsamkeit, Kampf gegen das Verbrechertum und wissenschaftliche Untersuchungen über die Frage, wie die Raumfahrt für die Erholung der kulturell benachteiligten Bevölkerungsschichten nutzbar zu machen sei. Sobald Geld zur Verfügung gestellt wird, muss ein Weg gefunden werden, es auszugeben. Ein neues Amt wird geschaffen. Koordinator für den Feldzug gegen die Armut, Direktor des Bildungsprogramms, Berater für die Volksbüchereien, Organisator des Wohlfahrts- und Unterhaltsprogramms zugunsten älterer Bürger. Oder was es sonst noch alles gibt. Irgendjemand wird angeheuert, um den Posten zu übernehmen, um sich die Schuhe anzuziehen, auch wenn sie manchmal zu groß sind. Es spielt keine Rolle, ob der Inhaber des neuen Amtes das Problem löst, für dessen Bewältigung er eingestellt wurde. Wichtig ist nur, dass er willens und fähig ist, das vorhandene Geld auszugeben. Das Prinzip bleibt unberührt. Eine solche Personalpolitik stimmt durchaus mit dem Peter-Prinzip überein. Fähigkeit oder Unfähigkeit sind so lange unwichtig, wie die Schuhe ausgefüllt werden. Wenn dies in kompetenter Form geschieht, kommt der Neuling nach einiger Zeit für eine Beförderung in Frage. Er wird seine Stufe der Unfähigkeit auf einer höheren Ebene finden. Schlussfolgerung? Die scheinbaren Abweichungen sind keine Abweichungen. Das Peter-Prinzip ist auf alle Beschäftigten in jeder Hierarchie anwendbar. Viertens, Protektion und Beförderung. Ein langer Zug, ein starker Zug und ein gemeinsamer Zug. Wahrscheinlich möchten Sie wissen, wie lange Sie wohl für Ihren Aufstieg in der Hierarchie brauchen. Zunächst wollen wir uns dem durch Protektion beschleunigten Aufstieg zuwenden. Ich definiere Protektion als die Beziehung eines Beschäftigten durch Blutsverwandtschaft, Heirat oder Bekanntschaft zu einer Person, die in der Hierarchie über ihm steht. Die Unpopularität des Protegierten. Wir alle hassen die Beförderung durch Protektion. Bei anderen. Die Kollegen mögen den Begünstigten, den Protégé, nicht und geben ihre Abneigung meist durch Bemerkungen über seine Unfähigkeit Ausdruck. Schon bald nachdem Kinsmann Oberschulrat in Excelsior geworden war, wurde sein Schwiegersohn Harker Dezernent für den Musikunterricht. Manche Lehrer hatten an dieser Beförderung auszusetzen, dass Harker schwerhörig war. Sie behaupteten, dass wegen seines Dienstalters Rowan die Stellung hätte erhalten müssen. Neid kennt keine Logik. Roan hatte sich so oft und so lange Schulchöre und Orchester anhören müssen, dass er inzwischen Musik und Kinder nicht mehr ertragen konnte. Ohne Zweifel wäre er auf dem Posten des Musikdezernenten nicht fähiger gewesen als Harker. Der Widerstand der Lehrer richtet sich in Wirklichkeit also nicht gegen Harkers Unfähigkeit, sondern gegen den Verstoß wider das Dienstalterprinzip. Die Angehörigen einer Hierarchie stören sich nicht an der Unfähigkeit. Peters Paradox. Der Betriebsklatsch über die Unfähigkeit des Neulings soll nur den Neid derjenigen verbergen, die keine Protektion genießen. Wie man sich Protektion verschafft. Man kann die Karrieren vieler Protégés, das heißt Angestellter, die Protektion besaßen, untersuchen und mit dem Berufsweg anderer Mitarbeiter von gleicher Qualifikation vergleichen, die keinen Gönner hatten. Suchen Sie einen Gönner. Manchmal müssen Sie schon erhebliche Anstrengungen unternehmen, um herauszufinden, wer dazu in der Lage ist und wer nicht. Beweglichkeit ist alles. Für jeden Ihrer Gönner gibt es eine Grenze seiner Möglichkeiten. Sie müssen sich also darauf vorbereiten, zum gegebenen Zeitpunkt bei einem neuen Gönner Anschluss zu suchen, der im Rang über dem alten steht. Denn es gibt keinen besseren Gönner als einen neuen Gönner. Versuchen Sie die Mehrfachgönnerschaft. Die vereinte Förderung durch mehrere Gönner entspricht der Summe ihrer jeweiligen Bemühungen multipliziert mit der Zahl der Gönner. Halls Theorem. Dieser Multiplikatoreffekt entsteht dadurch, dass die verschiedenen Gönner miteinander reden und sich dadurch selber ständig in ihrer guten Meinung über die Verdienste ihres Schützlings und in ihrer Absicht, etwas für ihn zu tun, bestätigen. Auf diesem Weg erreichen Sie dann viel schneller Ihre eigene Endstation. Fünftens, schöpferische Unfähigkeit. Sie werden jetzt vielleicht sagen, dass man eine Beförderung natürlich einfach ablehnen kann und dann glücklich eine Tätigkeit beibehält, für die man kompetent ist. Die direkte Ablehnung einer Beförderung bezeichnet man als Peters Abwehr. Sie scheint sehr einfach, doch für die meisten ist sie undurchführbar. Das zeigt beispielsweise der Fall des B. Lohmann, eines ganz gewöhnlichen Bürgers und Familienvaters, der eine Beförderung ablehnte. Seine Frau überhäufte ihn sofort mit Vorwürfen. Die Neuigkeit verbreitete sich prompt in der ganzen Gegend. Lohmanns Sohn wollte die Ehre seines Vaters retten, prügelte sich mit einem Klassenkameraden und schlug ihm zwei Zähne aus. Der nachfolgende Prozess und die Zahnarztrechnung kosteten Lohmann $1,100. Seine Schwiegermutter schürte Mrs. Lohmanns Empörung so lange, bis diese ihren Mann verließ und die Scheidung durchsetzte. Seine Kollegen gingen auf Abstand zu ihm. In seiner Einsamkeit und Verzweiflung beging Lohmann Selbstmord. Nein, ein unfehlbarer Weg, die letzte Beförderung zu vermeiden, ist dagegen die schöpferische Unfähigkeit. Kurz gefasst lautet die Regel: Verbreiten Sie den Eindruck, dass Sie Ihre Stufe der Unfähigkeit bereits erreicht haben. So wenig spektakuläre Gewohnheiten wie die, am Feierabend die Schreibtischschubladen offen zu lassen, können schon den gewünschten Effekt haben. Auch die Zurschaustellung einer kleinlichen Sparsamkeit kann wirksam sein, indem man ständig das Licht ausschaltet, Wasserhähne zudreht, Heftklammern und Gummibänder vom Boden aufhebt oder aus Papierkörben herausholt. Ebenso reicht die Weigerung, sich am Sozialfonds der Firma zu beteiligen, unliebsam aufzufallen. Oder sein Butterbrot zu essen, während die anderen in die Kantine essen gehen. Oder ständig das Fenster öffnen. Oder nichts zu Hochzeits- und Abschiedsgeschenken beizusteuern. Ein leitender Angestellter fuhr stets ein Auto, das ein Jahr älter und $500 billiger war als die Autos seiner Kollegen. Das Tragen unkonventioneller oder ein wenig schäbiger Kleidung, unregelmäßiges Baden oder gelegentlich ein verspäteter Gang zum Friseur sind ebenfalls wirkungsvolle Techniken. Ich muss jedoch die ungeheure Bedeutung des Umstands betonen, dass Sie dabei niemals zeigen dürfen, dass Sie eine Beförderung vermeiden wollen. Als Tarnung dürfen Sie vielmehr gelegentlich in das allgemeine Murren einstimmen. Höchst seltsam, wie manche Leute hier befördert werden und andere nicht. Wagen Sie es? Suchen Sie eine Methode und wenden Sie sie emsig an. Sie bleiben dadurch auf Ihrer Stufe der Fähigkeit und können dadurch das befriedigende Gefühl genießen, eine nützliche Tätigkeit auszuüben. Kein Zweifel, die schöpferische Unfähigkeit stellt ebenso hohe Anforderungen wie der allgemeine Wettlauf um höhere Posten. Das Peter-Prinzip von Lawrence J. Peter und Raymond Hull aus dem Amerikanischen von Michael Jungblut. Es sprachen Hans-Peter Hallwachs, Graham F. Valentine und Clara Manzel. Ton und Technik Helmut Schick und Ursula Potyra. Musik Gerd Bessler. Funkeinrichtung und Regie Ulrich Gerhardt. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 2008. Dramaturgie Ursula Ruppel.